1b. Verbinden Sie die passenden Satzteile und sprechen Sie nach. 1. In der Stadt gibt es viele kulturelle Angebote. Auf dem Land ist kein Theater oder Kino in der Nähe. 2. In der Stadt gibt es gute Einkaufsmöglichkeiten in der Umgebung. Auf dem Land hat man meist weite Wege. 3. In der Stadt ist der Weg zur Arbeit kurz. Vom Land aus dauert die Fahrt zur Arbeit lang und kostet viel. 4. Auf dem Land sind die Häuser meist preiswert. In der Stadt zahlt man hohe Mieten. 5. Auf dem Land kann man sich im eigenen Garten erholen. In der Stadt gibt es Parks, aber da sind überall viele Menschen. 6. Auf dem Land ist es ruhig. In der Stadt ist es oft laut. 7. Auf dem Land kann man seinen eigenen Gemüsegarten haben, aber der macht auch viel Arbeit.